Dank der sozialistischen Gesellschaftsordnung koreanischer Prägung, wo die Volksmassen im Mittelpunkt stehen und die Zahl der Langlebigen ständig zunimmt, beging Frau Rayeon-hae in der Hausgemeinschaft 1, Gemeinde Gotsam, Kreis Myeongseon, Bezirk Nordhamgyong ihren 100. Geburtstag. Genosse Kim Jong-un schenkte ihr eine Geburtstagstafel.